Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Diese Erklärung der USA und Russlands zu Syrien sieht der frühere NATO-General Harald Kujat als positives Signal. Kujat am Morgen hier im Deutschlandfunk. Na, man muss optimistisch sein. Ich hoffe sehr, dass dies der erste Schritt ist, der letztlich wieder die politischen Verhandlungen ermöglicht, die dann auch zu einer politischen Lösung führen. Das ist die Nachricht des Tages. Nicht nur bei der Suche nach einer politischen Lösung, sondern auch militärisch wollen sie gemeinsam vorgehen. Das ist ganz, ganz wichtig und ich denke, es ist eine Voraussetzung dafür, dass dort irgendwann doch wieder normale Verhältnisse eintreten können. Eine Garantie dafür gibt es natürlich bei den vielen unterschiedlichen Gruppierungen nicht, aber jedenfalls ist es ein Hoffnungszeichen. Die CSU beendet heute ihre Vorstandsklausur und zwar mit mehreren Forderungspapieren, unter anderem zur Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik. Nikolaus Neumeier. Nachgebessert wurde allerdings der Passus, wonach nur noch Menschen mit christlichem Hintergrund einwandern sollen. Dies gilt jetzt nur für klassische Einwanderer, aber nicht für Asylsuchende. Laut Medienberichten soll CSU-Chef Seehofer auch eine Personalveränderung angedeutet haben. Demnach könnte noch vor der Bundestagswahl ein CSU-Schwergewicht nach Berlin wechseln. Das könnten eigentlich nur Innenminister Herrmann oder Finanzminister Söder sein. Seehofer soll davon gesprochen haben, dass es nötig sei, mit der besten Formation anzutreten und dass Politik kein Wunschkonzert sei, wenn es darum gehe, Verantwortung zu übernehmen. Die CSU-Positionen in der Flüchtlingspolitik bedienen nach Ansicht von Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der Katholiken jede Menge Ressentiments. Sternberg sagte heute früh im Deutschlandfunk: Ich bin entsetzt über dieses Papier, das sage ich offen, entsetzt darüber, dass hier eben so eine unsaubere Sprache in einer politischen Kommunikation eingeführt wird, bei der im Grunde genommen derjenige, der seine Ressentiments bedient sehen will, diese in diesem Papier findet, indem man mit Reizwörtern operiert, indem man vereinfacht, indem man Dinge zusammenstellt, die so nicht zusammengehören. Die erste Meldung, die gestern über die Ticker lief, hier wolle man die Flüchtlinge sortieren nach Christen oder Muslimen, steht selbstverständlich nicht drin. Das wäre eine Ungeheuerlichkeit und das wäre eine antichristliche Position. Heftige Kritik an der Schwesterpartei kommt auch vom früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler. Geißler am Morgen in dieser Sendung. Es ist einfach lächerlich zu behaupten, die Europäer könnten 2 Millionen Flüchtlinge nicht verkraften. Und genauso lächerlich ist es, wenn die CSU behauptet, ein Volk mit 82 Millionen Einwohnern könne 1,5 Millionen Flüchtlinge nicht verkraften. Das ist doch reine Destruktion. Und es ist vor allem eine Kapitulation. Es ist die Angst vor der AfD. Wer ständig Angst hat und anderen Leuten Angst macht, der gerät leicht in Panik. Und wer sich in Panik befindet, der macht dann so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Der UN-Sicherheitsrat hat den erneuten Atomtest Nordkoreas scharf verurteilt und weitere Strafmaßnahmen angekündigt. Georg Schwarte. Knapp 2 Stunden saßen sie hinter verschlossenen Türen zusammen, dann stand fest, der UN-Sicherheitsrat in New York will unverzüglich mit einer neuen, dann bereits 5. Resolution auf den Atomtest Nordkoreas reagieren. Die UN-Vertreter Südkoreas, Japans und der USA forderten weitere scharfe Sanktionen. Der Sicherheitsrat hatte erst im März auf den im Januar von Nordkorea durchgeführten damals 4. Test mit dem bisher umfangreichsten Sanktionspaket aller Zeiten auf die Verstöße Nordkoreas gegen geltende UN-Resolutionen reagiert, damals offenbar ohne großen Erfolg. In den USA hat sich ein langjähriger VW-Mitarbeiter im Dieselskandal jetzt schuldig bekannt und will mit den Behörden kooperieren. Sabrina Fritz. Er erklärte, er habe die Software 2006 mitentwickelt und sie in den letzten Jahren an Autos in Kalifornien getestet. Liang bestätigte, dass der VW-Konzern diese Technik entwickelt hat, als er merkte, dass die VW-Dieselfahrzeuge die strengen Umweltvorschriften in den USA nicht erfüllen können. James Robert Liang arbeitet seit über 20 Jahren für Volkswagen. Er ist der erste leitende VW-Angestellte, der den Betrug zugegeben hat. Justizexperten bewerten dies als großen Gewinn für das US-Justizministerium. Das berühmte Foto eines unbegleiteten Mädchens auf der Flucht vor einem Napalmangriff darf wieder auf Facebook gepostet werden. Das US-Unternehmen lenkt damit im Streit um Zensur auf seiner Internetplattform ein. Wolfgang Stufflesser. Als Grund für Facebooks Einlenken heißt es in dem Statement, der Wert, das Teilen des Bildes zu erlauben, wiege schwerer als der Wert, die Facebook-Community zu schützen. Ein Foto eines nackten Mädchens verstoße eigentlich gegen die sogenannten Gemeinschaftsstandards, sozusagen Facebooks Hausordnung. In manchen Ländern, heißt es in der Mitteilung weiter, könnte so ein Foto unter die Kategorie Kinderpornografie fallen. Facebook erkennt aber an, dass es sich beim sogenannten Napalm-Mädchen um ein Bild von historischer Bedeutung handelt. Das Foto aus dem Jahr 1972 zeigt ein neunjähriges Mädchen, das vor einem amerikanischen Napalmangriff flieht.